To działa skrap. Usłyszaj to. Jeszcze oba nie wiem, to usłyszaj. UFO, ja. Stay high. Mein Video, heute kennt mich jeder Idiot. Auch Amis sehen in mir ein Risiko. Hab auf St. Pauli fast alles gesehen, was ich zum Leben brauch. Ich wollte niemals ein anderes Leben, doch das ist mein Lebenslauf. Porsche gerade gekauft, meine Nase voll Staub. Bisschen Hase geraucht, sage es laut, ja ich bin drauf. Jeder Tag wie ein Traum, startet hier aus, ahnst du es auch? Trag die Schafe am Bauch, hab dir den Atem geraubt. Ich erober die Welt, nimm meine Jungs und wir fliegen davon. Mache nur was gefällt, die Endorphine, sie schießen den Kopf. Von Hotel zu Hotel, ich hab schon wieder eine Hure bestellt. Professionell, Fotos in Vans, hab so viel Geld, dass die Hose nicht hält. Ey, ich erober die Welt. Ey, ich erober die Welt. Mein letzter Track wie der Nächster. Chill alles seit Jahren wie Dexter. Sie kommen und kopieren mein Konzept, ah. Bin Napolitaner mit Vespa, ah. Fick Amerikaner, yes, da. Was für springende Cadillac, Bruder. Echte 5000er von Audi und Metzler, ah. Ich erober die Welt, Raben Logo auf der Modelinie. Solo stabil, doch spiel schon mit der Gang. Kauf ein Immobilien, als ob wir mit den UFO Camorra im Campplan. Und sie mir vergoldet und eingerahmt. Trag eine C-Klasse an einem Arm. Sollte sterben, geht alles an meine Mom. Ich erober die Welt, Raben-Logo auf der Modellinie. Serbisches Madel im Hotel Pierre. Mische den Wodka mit Dude Vitel. Alles Antiquität wie der Flo Eminems. Hab drei Unternehmen, bin professionell. Langsam geht's los, Kohle viel schnell. Gigantischer Rabe graviert am UFO. Wir erobern die Welt. Hey, hey, ich erober die Welt. Hey, hey, ich erober die Welt.